Podcast Versuchslabor. So sieht ein richtiges Mikrofon aus. Was machst du? Was machst du? Hochgehen. Wieso? Wieso gehst du hoch? Weil ich hochgehen will. Darf ich mal? Okay, ja. Tschüss. Hallo. Ja? Musst du, wenn du zu laut reinsprichst, dann... Johanna geht hoch. Johanna geht hoch. Und die Lotte verschluckt sich. Muss ich kurz was zu essen? Spätzle mit Röstzwiebeln und weißer Soße. Gasspatzen ohne Gas für dich, weil du keinen Käse magst auf den Spätzle. Ich mag die nicht, sondern ich bin allergisch und ich mag die nicht. Und ich trinke jetzt was. Du trinkst jetzt was, okay. Ich hatte kein Wasser mehr drin. Ich kann es halt gut. Du kannst es gut halten, ja. Schluckgeräusche. Wie heißen die nochmal? Stacheltiere, die machen so. Ja, pass auf, kannst du auch loslassen. Und stellen wir es hier so in die Mitte. Die machen so. Dann müsste es für uns beide so passen. Wie machen Stacheltiere? Beim Trinken. Nee, beim Essen. Beim Essen? Aha. Rote Beete bei Paula und die wilden Tiere hat die Paula den Stacheltier so rote Beete gegessen. Ach so. Paula und die wilden Tiere ist eine schöne Sendung. Nee, mag ich auch gerne. Die mag ich auch gerne. Ich mag am liebsten das mit den Elefanten. Das ist schön, ne? Die Folge mit den Elefanten. Ja. Haben wir die noch? Ja, die haben wir noch, ne? Irgendwo rumfliegen. Nee, ich nicht. Nee, hab ich die gelöscht. Weil die hat so einen riesen Obstsalat und dann hat sie so eine Rosine hochgehalten. Und dann für einen Elefant ist das Müsli nur so groß. Wie eine Rosine für uns. Ja, ja. Ja, ja, aber was für ein Elefant, der muss ja schon gescheit essen, ne? Was für ein Elefant frisst den ganzen Tag. Ja. Ohne Pause. Warst du im Zoo dabei, wo wir die besucht haben, die Elefanten? Mit dem Felix? Nee, da warst du noch zu klein, ne? Da war die Hanna dabei. Die haben die ganze Brote, so große Brote, die haben die gegessen wie kleine Semmeln. Zack, wie Popcorn. Zack, zack. Ja, wie, na, nicht ganz wie Popcorn, aber so wie so kleine Semmeln, die es beim Italiener gibt. Zack, zack, zack. Ja, ein großes Tier, so ein Elefant. Und die fressen ja den ganzen Tag. Das stimmt. Aber zum Glück haben die so eine große. Ja. Genau. Weißt du, bei Paula und die wilden Tiere und die Elefanten, da gab's, da haben die so einen Stock gehabt und dann war da ohne Rinde. Ohne Rinde, der Stock? Ja. Mhm. Was haben die damit gemacht? Die lieben Rinde. Ach, die lieben die Rinde von den Bäumen. Die haben sogar mal, ein Elefant hat einen Baum umgerissen. Ja. Und da und von davon die Rinde zu essen. Okay, das ist, ihr esst ja vom Gigerl auch am liebsten die Haut außen, die knusprige. Vielleicht ist das bei denen genauso. Ja, aber wegen dem Babyelefant vielleicht. Was war mit dem Babyelefant? Ja, der ist bestimmt nicht an die Rinde dran gekommen. Ja. Hat die Mutter einfach den Baum umgerissen? Vielleicht, ja. Ja, möglich. Geht ja. Kann man ja machen. Ja, wenn der Babyelefant ist. Nicht drankommt, dann muss die Mama den einfach umreißen. Da kann man den einfach umstupsen, genau. Bumm! Was müssen das für Bäume sein? Wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Genau. Singt ihr das noch in der Schule oder habt ihr das? Nee, Kindergarten. Aber war das, oder? Die Mama singt das so. Was müssen das für Seen sein, wo die großen Elefanten baden gehen, ohne Badehosen. Ich weiß, ja. Aber sie haben ja keine Badehosen. Ich habe noch keinen Elefanten in der Badehose gesehen. Doch, Zeichentrick. Ja, ein Zeichentrick vielleicht. Benjamin Blümchen, Töröl. Benjamin Blümchen, du toller Elefant. Ja, genau. Deine Welt ist schön. Uah. Das ist eher so mehr Kindergarten. Ach, das ist mir so. Da hast du recht. Na gut. Wie ist das Französisch? Ihr lernt tolle Sachen. Weißt du, was Pomde sind? Nee. Äpfel. Pomde. Ja, okay, ja, klar. Weil der hat so, das ist so eine hübsche Dame, die in wie heißt das nochmal? Wo spricht man Französisch? Frankreich. Frankreich, genau. Die läuft so rum, also so, und hat auf dem Kopf sowas mit drei Äpfeln drin. Drei Äpfel. Und läuft da so zum Markt. Und dann rollen die so nach vorne und nach hinten. Also. Rolli-Rolla. Ah ja, okay. Da muss sie, und dann so, weil erst rollen sie vor, dann muss sie auch vor. Wenn sie hinter, muss sie auch hinter. Ah, muss ich immer anstrengen, dass die oben bleiben auf dem Hut. Ja. Ist ja toll. Und das machen wir halt in Französisch. Ja, das finde ich aber super. Und dann so, ich habe den halt in Herzberg so gefragt, so, wie haben wir jetzt? Und der so, dann bin ich dem einfach hinterhergegangen. Dann sind dann so, wir waren aber Erster. Obwohl ich ihm hinterhergegangen bin in Herzberg. Du weißt doch, es gibt immer Menschen, die irgendwie vorne mit dabei sein müssen. Ich bin ihm halt hinterhergegangen. Ja, so genau richtig gemacht. Ich habe mal schön einfach in die Kleine gehängt und ich so, Entschuldigung. Hat sich tausendmal entschuldigt. Ja. Weil er zu spät war. Weil er zu spät. Ja, das finde ich aber anständig. Also wenn der Lehrer zu spät ist, muss er sich auch entschuldigen. Wenn du zu spät kommst, musst du dich auch entschuldigen, oder? Ja. Ja, das finde ich schon anständig. Ich erkläre dann immer, warum ich zu spät gekommen bin. Genau, mein Pferd ist auf der Kreuzung zusammengebrochen. Ich würde beim Tommy noch längst nicht passieren. Nein, das kann beim Tommy gar nicht passieren. Gut. Der kann eine Kutsche ziehen mit zwei Erwachsenen und drei Kindern. Ich weiß. So, dann räume ich deinen Teller in die Küche und mache ein bisschen klar Schiff da. Und du machst dich erstmal bettfertig, dann kommst du wieder zu mir runter, ja? Wiedersehen. Wiedersehen.